Da ich nicht wusste, wie ich mich verhalten sollte, zog ich mich zurück und auch darin folgte er mir, rückwärts schreitend wie ein Krebs. Wir entfernten uns voneinander, er wurde kleiner und plötzlich, ich weiß nicht warum, kehrte ich ihm einfach den Rücken und schritt vorwärts, direkt in die tiefstehende Sonne, die mich trotz der Sonnenschutzgläser stark blendete. Nach einigen Dutzend Schritten in diesem schwankenden Watschelgang, der auf dem Mond nicht zu vermeiden ist, blieb ich stehen und sah zurück. Auch er stand dort auf dem Scheitel einer kleinen Düne und hielt zur Seite gekehrt Ausschau nach mir. Weitere Experimente waren eigentlich überflüssig, dennoch stand ich da wie eine Salzsäule. Mir schwirrte der Kopf von fieberhaftem Nachdenken. Erst jetzt wurde mir auf einmal bewusst, dass ich mich nie erkundigt hatte, ob die von der Lunar Agency bisher auf den Mond entsandten Aufklärungsautomaten bewaffnet gewesen waren. Niemand hatte mir etwas darüber gesagt, und ich, Trottel, hatte nicht gefragt, weil ich einfach nicht drauf gekommen war. Wenn sie bewaffnet gewesen waren, so hatte ihr Schweigen nach der Landung und ihr plötzliches Verschwinden eine einfache Ursache, vorausgesetzt, sie waren mit Laser ausgerüstet. Dessen musste ich mich vergewissern. Ich drehte also an dem gut erreichbaren Knopf auf der Brust und rief die Erde. Ich wusste, dass die Antwort mit einer Verzögerung von 3 Sekunden eintreffen würde, aber diese Sekunden wurden mir zur Ewigkeit. Endlich hörte ich die Stimme Vivitschs. Er überhäufte mich mit Fragen, aber ich gebot ihm Schweigen und meldete nur, ich sei einwandfrei gelandet, befinde mich am Ziel Nummer 001, ohne angegriffen worden zu sein. Von dem Spiegelbild sagte ich kein Wort. »Bitte geben Sie mir Antwort auf eine einzige Frage«, sagte ich möglichst lässig und phlegmatisch. »Es ist sehr wichtig. Die Sendlinge, die ihr vor mir hergeschickt habt, waren mit Laser ausgerüstet. War es Neodym-Laser? Haben Sie die Trümmer gefunden? Sind sie verbrannt? Liegen Sie dort, wo bitte beantworten Sie eine Frage nicht mit Fragen«, schnitt ich ihm das Wort ab. »Da dies mein erstes Wort vom Mond ist, dürfte es von Wichtigkeit sein. Was für einen Laser hatten die beiden Kundschafter? Hatten Lon und diese andere die gleichen?« Ein kurzes Schweigen. »Die Automaten hatten die gleichen Laser wie die Menschen«, dröhnte plötzlich seine Stimme, dass ich zusammenfuhr. »Das Modell EM9. Warum haben Sie nach diesem Laser gefragt?« »Schneidet ihr alles mit?« »Klar, jedes Wort.« Seiner Stimme war die Erregung anzumerken. »Passt auf, was ich sage, ist wichtig. Ich stehe im Flamsteed-Krater. Blick Richtung Osten, in Richtung des französischen Sektors. Ich habe vor mir einen Spiegel. Ich wiederhole, einen Spiegel. Es ist kein gewöhnlicher, aber ich spiegel mich darin zusammen mit meiner Umgebung. Ich weiß nicht, was das ist. Ich sehe genau mein eigenes Spiegelbild, das heißt den Sendling Nummer 1, in einer Entfernung von etwa 240 Schritt. Dieses Spiegelbild ist mit mir zusammengelandet. Wie hoch diese spiegelnde Zone reicht, weiß ich nicht, weil ich bei der Landung nach unten unter meine Füße schaute. Den Doppelgänger bemerkte ich erst über dem Krater in großer Nähe. Er befand sich nicht auf gleicher Höhe mit mir, sondern etwas höher. Er war auch größer, das heißt höher und dicker als ich. Erst als er vor mir stand, war er genau wie ich. Ich halte es für möglich, dass dieser Spiegel das reflektierte Bild vergrößern kann. Deshalb erschienen jene sogenannten Mondroboter, die die Sendlinge erledigten, so plump und dick. Ich habe meinen Doppelgänger anzufassen versucht. Meine Hand ging durch ihn hindurch. Es gab keinerlei Widerstand. Hätte ich Laser gehabt und geschossen, so wäre es aus mit mir. Ich wäre voll von der reflektierten Ladung getroffen worden. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Ich kann die Stellen nicht ausmachen, an denen der sogenannte Spiegel aufhört und in die normale Umgebung übergeht. Das ist vorläufig alles. Ich habe gesagt, was ich weiß. Mehr erfahrt ihr jetzt nicht von mir. Wenn ihr stille seid, lasse ich das Funkgerät weiterlaufen, aber wenn euch die Redelust packt, schalte ich ab, damit ich ungestört bin. Soll ich abschalten oder nicht? Nein, Bitte kontrollieren Sie doch mal, bitte halten Sie den Mund. Ich hörte deutlich, wie er schniefte und keuchte, mit 3 Sekunden Zeitverschiebung. 400.000 Kilometer über mir. Über mir, sage ich, denn die Erde stand hoch am schwarzen Himmel, fast im Zenit, von sanfter Bläue inmitten der Sterne. Die Sonne hingegen stand niedrig. Und wenn ich nach meinem Doppelgänger im weißen Raumanzug Ausschau hielt, sah ich auch meinen Schatten, der lang über den Dünen lag und allen ihren Hebungen und Senkungen folgte. Im Kopfhörer knisterte es. Sonst herrschte Stille. Ich hörte meine eigenen Atemzüge und wusste, dass ich an Bord des Raumschiffs atmete, dies aber hörte, als stünde ich in eigener Person am Flamsteed-Krater. Wir hatten uns auf verschiedene Überraschungen gefasst gemacht, allerdings weniger im Niemandsland. Es sah so aus, als werde der Trick mit dem Spiegel angewandt, damit jeder, Mensch oder Roboter, sich sogleich nach der Landung selber auslöscht, ohne auch nur Lunte gerochen zu haben. Das war sinnreich und listig, mehr noch, es war intelligent, aber was die weiteren Chancen meines Erkundungsgangs betraf, der Gesundheit eher abträglich. Mit Sicherheit standen noch mehr Überraschungen bereit. Ehrlich gesagt, ich wäre am liebsten an Bord zurückgekehrt, um die Lage zu überdenken und mit der Zentrale zu erörtern, ließ diese Variante aber sofort wieder fallen. Ich konnte den Sendling natürlich verlassen. Es genügte, die Sicherungsscheibe auf der Brust zu zertrümmern und den Knebelgriff darunter zu betätigen. Aber um keinen Preis würde ich das tun. Ich war hier nicht stärker gefährdet als im Raumschiff. Sollte ich die Quelle dieses Spiegels suchen? Angenommen, ich fände sie. Was hätte ich davon? Das Spiegelbild würde verschwinden, weiter nichts. Stimmte es aber nicht, dass der Mensch auf die gescheitesten Gedanken kommt, wenn er aus Gründen der Gesundheit ein Stück spazieren geht? Ich machte mich sogleich auf den Weg, nicht ganz im Spaziergängerschritt, sondern in dem schlingernden Gang, der für den Mond geeigneter ist. Erst setzte ich die Füße wie auf Erden, dann hielt ich sie beieinander und begann zu hüpfen wie ein Spatz, zu springen wie ein großer Ball, der aufspringt und jedes Mal einen großen Satz über den sandigen Boden macht. »Tichy«, meldete sich Vivitch, der mein Schweigen offenbar nicht mehr ertragen konnte. »Tichy, wir haben kein Bild mehr. Was ist los?« »Ihr habt kein Bild?«, fragte ich langsam. »Nein. Wir hatten 40 Sekunden lang eine Störung. Die Techniker haben unsere Apparatur überprüft. Hier ist alles in Ordnung. Sieh genau hin, du musst sie sehen können.« Er meinte die Mikropen. Sie sind klein wie Mücken, aber in der Sonne tatsächlich auf weite Entfernung sichtbar, weil sie dann wie Funken blitzen. Ich suchte gegen die Sonne den ganzen schwarzen Himmel ab, sah aber nicht das kleinste Fünkchen. Dafür bemerkte ich etwas anderes, viel Merkwürdigeres. Es fing an zu regnen. Dunkle kleine Tropfen fielen spärlich bald hier, bald dort in den Sand. Einer glitt mir über den Helm. Ich fing ihn auf, ehe er herunterfiel. Es war ein Mikrob, geschwärzt, wie in starker Glut zu einem Metallkügelchen geschmolzen. Der Regen fiel, wenngleich spärlicher, immer noch, als ich es Vivitch sagte. Nach 3 Sekunden hörte ich ihn fluchen. »Geschmolzen?« »So sieht es aus. Wie steht es mit der Reserve?«, fragte ich. Die Mikroben standen unter der direkten Kontrolle der Teletroniker. Ich hatte auf ihre Bewegungen keinen Einfluss. Im Raumschiff befanden sich noch 4 Mikrobeneinheiten in Reserve. »Die zweite Welle ist ausgelöst. Warte!« Vivitch hatte sich vom Mikrofon abgewandt und sprach mit jemandem. Ich hörte nur ferne Stimmen. »Vor 2 Minuten abgeworfen«, sagte er. Er keuchte. »Ist das Bild wieder da?« »Ja.« »Hey, wie viel ist es auf den Telemetern?« »Tichy, wir sehen schon den Flamsteed. Sie gehen hinunter. Dich werden wir auch gleich...« »Was ist das?« Die Frage war zwar nicht an mich gerichtet, aber ich konnte sie beantworten, weil es wieder geschmolzene Mikroben regnete. »Radar!« schrie Vivitch. Auch das galt nicht mehr, war aber so laut, dass ich alles mithören konnte. »Was? Die Bildauflösung ist zu gering? Ach so, Tichy!« Nun war ich wieder dran. »Hör zu, Wir haben dich 11 Sekunden lang gesehen, von oben. Jetzt ist wieder alles weg. Du sagst, sie sind geschmolzen? Ja. Wie in einem Tiegel, aber er muss stark erhitzt worden sein, denn das ist nur noch schwarze Schlacke. Wir probieren es noch einmal. Jetzt mit einer Schleppe. Das hieß, dass den ersten ausgeworfenen Mikroben weitere folgten, um das Schicksal der Vorausfliegenden zu beobachten. Ich erwartete nichts von diesen ganzen Versuchen. Die Mikroben waren hier von früheren Erkundungen bekannt. Man wusste, wie man mit ihnen fertig wurde. Durch induktive Erhitzung. Eine Zone, in der jedes Metallteilchen durch die Foucault'schen Wirbelströme in Brand geriet, sofern ich meinen Physikunterricht nicht vergessen hatte. Übrigens kam es mir auf den Mechanismus der Zerstörung nicht weiter an. Die Mikroben erwiesen sich als untauglich, obwohl sie so großartig der Entdeckung durch Radar entgingen. Sie waren ein neuer, vervollkommneter Typ, nach dem Prinzip des Insektenauges gebaut, dessen Ommatidia, die prismatischen Facetten, aber so gestreut, dass jedes einzelne während des Flugs über 800 Quadratmeter Gelände erfasste. Das gewonnene Bild war holographisch dreidimensional, farbig und selbst dann scharf, wenn 3/4 eines Schwarms ausfielen. Der Mond war mit diesen Tricks aber sichtlich wohl vertraut. Keine vorteilhafte Erkenntnis, aber freilich auch zu erwarten. Wenn mir etwas ein Rätsel blieb, so war es der Umstand, dass ich immer noch heil und unversehrt hier herumkroch. Warum hatte man, da man imstande war, mit Leichtigkeit diese ganzen Mikroben wegzuputzen, nicht einfach auch mich abgetan, als nach meiner Landung die Spiegelfalle versagt hatte? Warum kappte man nicht meine Verbindung zu dem Sendling? Diese Zurückhaltung entsprang vielleicht nicht mangelndem Vermögen, sondern strategische Überlegung. Im Grunde waren die Kundschafter, ob Automaten oder Menschen, auf dem Mond bisher nicht angegriffen worden. Sie hatten sich selbst vernichtet, indem sie als Erste von der Waffe Gebrauch machten und auf ihr Spiegelbild schossen. Es war, als wolle die tote Bevölkerung des Mondes in der Defensive bleiben. Diese Taktik konnte sich eine Zeit lang bezahlt machen. Der desorientierte Gegner ist in strategischer Hinsicht in einer schlechteren Lage als der Gegner, der auf einen Angriff schon gefasst ist. Die mit solcher Mühe ausgetüftelte Doktrin der Ignoranz als Friedensgarantie hatte sich höhnisch und bedrohlich gegen ihre Erfinder gekehrt. Vivitch meldete sich wieder. Der dritte Mikrobenwurf war heil bei mir angekommen. Sie hatten mich wieder auf dem Bildschirm. Übrigens verlor ich mich auch in mancherlei anderen Vermutungen. Allein schon durch das Abhören des Rundfunks musste der Mond Kenntnis von dem auf der Erde zunehmenden Gefühl der Bedrohung haben. Die von einem bedeutenden Teil der Presse geschürte Panikstimmung hatte sich nicht nur der Öffentlichkeit, sondern auch den Regierungen mitgeteilt. Alle miteinander hatten jedoch eines begriffen. Wenn der Bau thermonuklearer Raketen wieder aufgenommen würde, damit ein Schlag gegen den Mond geführt werden könnte, wäre es zugleich vorbei mit dem Frieden auf der Erde. So stand also entweder ein gegen die Menschheit gerichteter Angriff bevor, oder auf dem Mond lief etwas völlig Unbegreifliches ab. Vivitch rief mich erneut und verhieß ein wahres Bombardement von Mikroben. Sie sollten in Schwärmen aufeinander folgen, Welle auf Welle, nicht nur von meinem Raumschiff, sondern aus allen Himmelsrichtungen, denn man hatte beschlossen, die unterhalb der Zone des Schweigens magazinierten Reserven einzusetzen. Ich hatte nicht gewusst, dass es sowas gab, setzte mich auf den toten Wüstenboden, neigte mich ein wenig zurück und sah hinauf in den schwarzen Himmel. Das Raumschiff war nicht zu erkennen, dafür aber die Mikroben. Kleine, funkelnde Wolken, die von oben und vom Horizont herbeischossen. Ein Teil blieb über mir hängen, schwellend und wogend, glitzernd wie ein Schwarm goldener Mücken, die sorglos in der Sonne spielen. Die anderen, die sich in Reserve hielten, bemerkte ich nur dadurch, dass einer der beständig strahlenden Sterne am Firmament plötzlich ins Blinkern kam, weil er von einer Wolke meiner mikroskopisch kleinen Wächter verdeckt und wieder freigegeben wurde. Nun hatten sie mich auf allen Bildschirmen, von oben en face und en profil. Ich hätte nun aufstehen und mich auf den Marsch machen sollen, fühlte mich aber plötzlich von Unlust und Apathie überwältigt. Ungefüge und unbeweglich in dem schweren Raumanzug bildete ich im Gegensatz zu den Mikropen ein fantastisches Ziel. Sogar für einen Schützen, der auf beiden Augen den grauen Star hatte. Warum sollte also ausgerechnet ich die Vorhut bilden, der ich nur in so kläglichem Tempo vorankam? Warum sollten nicht die Mikropen meine fliegenden Speer sein? Die Zentrale erklärte sich einverstanden, die Taktik wurde geändert. Die goldenen Mückenschwärme strömten in breiter Front über mich hinweg, dem Ural des Mondes entgegen. Langsam schritt ich weiter und hielt nach allen Seiten die Augen offen. Ich befand mich auf einer Ebene mit flachen Bodenwellen zwischen einer Unmenge kleiner, fast bis an die Ränder mit Schutt gefüllten Krater. In dem einen ragte aus dem Sand etwas hervor wie ein dicker, dürrer Ast. Ich packte den Sturzel und zog daran, wie man eine Wurzel aus dem Boden zu reißen sucht. Dann half ich mir erst einmal, indem ich mit dem zusammenklappbaren Feldspaten, den ich an der Seite trug, den lockeren Gruß wegräumte. Metall trat zutage, von Hitze zerstört. Es konnte der Rest einer jener unzähligen primitiven Raketen sein, die in diesen Felsen zerschellten, als die Eroberung des Mondes begann. Ich meldete mich nicht bei der Zentrale. Dank den Mikropen sah man ja selber, was ich da gefunden hatte. Ich zerrte und zog an den wunderlich verbogenen Stäben, bis ein stärkerer Stiel erschien, unter dem das Metall heller glänzte. Sehr verheißungsvoll sah das nicht aus, aber da ich diese Rodung nun einmal angefangen hatte, zog ich immer stärker, ohne Furcht, dass eine der scharfen Spitzen mir den Raumanzug zerreißen könnte. Ich kam ja ohne Luft aus, und ein Druckverlust bedeutete für mich keine Gefahr. Trotzdem hatte sich etwas geändert. Zunächst kam ich gar nicht dahinter, warum es mir so schwer fiel, das Gleichgewicht zu halten, bis ich merkte, dass mein linker Stiefel in einer Zange zwischen zwei abgeflachten, gekrümmten Bolzen steckte. Ich gab mir Mühe, ihn herauszubringen, weil ich glaubte, selbst hineingetreten zu sein. Aber die Klammer schloss fest und ließ sich auch mit dem Spatenblatt nicht aufbiegen. »Ist Vivitch da?« fragte ich. Er meldete sich nach 3 Sekunden. »Mir scheint, man hat mich mit einem Dachs verwechselt«, sagte ich. »Es sieht mir aus wie ein Fangeisen.« Es war das Letzte. Ich steckte in einem Eisen, in einer Falle, wie sie es primitiver gar nicht geben konnte, und kam nicht heraus. Die Mikroben umschwärmten mich wie aufgescheuchte Fliegen, während ich schwitzend mit den Backen des Schraubstocks kämpfte, zwischen denen mein Stiefel klemmte. »Geh an Bord zurück«, hörte ich jemandes Vorschlag. Es kann Vivitch, aber auch einer seiner Assistenten gewesen sein, denn die Stimme klang irgendwie verändert. »Wenn ich wegen solchem Mist ein Sendling einbüßen soll, werden wir nicht weit kommen«, sagte ich. »Ich muss das auseinanderkriegen. Du hast eine Carbo-Rundkreissäge.« Ich schnallte das flache Futteral vom Oberschenkel. Tatsächlich steckte darin eine handliche Kreissäge. Ich schloss ihr Kabel an den Stecker im Raumanzug an und beugte mich nieder. Unter der wirbelnden Scheibe stoben Funken hervor. Fast durchsägt löste sich die Klammer, die mich um den Knöchel gepackt hielt, als ich mit dem Fuß, der in dem Stiefel steckte, zunehmende Hitze spürte. Mit aller Kraft suchte ich, den Fuß aus der Fessel zu ziehen. Ich sah, wie die kartoffelgroße metallene Knolle, aus der die wurzelähnlichen Stäbe ragten, von unsichtbarem Feuer zum Glühen gebracht wurde. Mein weißer Plaststiefel wurde schon schwarz und trieb von der Hitze Blasen. Ich unternahm einen letzten Versuch, kam frei und taumelte von dem Ruck nach hinten. Ein Feuerbusch blendete meine Augen. Ein heftiger Stoß traf meine Brust. Ich hörte den Raumanzug reißen und tauchte für einen Moment in undurchdringliche Finsternis. Ich verlor nicht das Bewusstsein, ich steckte einfach nur im Dunkeln. Dann hörte ich die Stimme Vivitchs. »Tichy, du bist an Bord. Bitte melden. Der erste Sendling ist im Eimer. Blinzelnd öffnete ich die Augen. Ich saß im Sessel, das Haupt an der Kopfstütze, die Beine seltsam an den Leib gekrümmt. Die Hände hielt ich an die Brust gedrückt, dorthin, wo ich eben den jähen Schlag gespürt hatte. Es war Schmerz gewesen, wie ich mir erst jetzt klarmachte. »War das eine Mine?«, fragte ich verwundert. »Eine Mine mit einem Fangeisen gekoppelt? Auf etwas Schlaueres sind Sie noch nicht gekommen?« Ich hörte Stimmen, aber keiner sprach mit mir. Es ging um die Mikroben. »Das Bild ist weg«, sagte jemand. »Was denn? Von der einen Explosion sind alle draufgegangen? Das ist unmöglich.« »Ich weiß nicht, ob es möglich ist oder nicht. Das Bild ist jedenfalls weg.« Ich atmete immer noch tief durch, wie nach einem langen Lauf, und betrachtete die Scheibe des Mondes. Den ganzen Flamsteed und die Ebene, auf der ich in so dummer Weise den Sendling verloren hatte, konnte ich mit der Kuppe eines Fingers verdecken. »Was ist mit den Mikroben?« meldete ich mich schließlich. »Das wissen wir nicht.« Ich sah zur Uhr und staunte. Ich hatte fast 4 Stunden auf dem Mond zugebracht. Es ging auf Mitternacht Bordzeit. »Ich weiß nicht, was ihr davon haltet«, sagte ich, ohne mein Gähnen zu verhehlen. »Aber mir reicht's für heute. Ich gehe zu Bett.« Der zweite Gang. Ausgeruht wachte ich auf und erinnerte mich sogleich wieder der Ereignisse vom Vortage. Ich machte mich an die Vorbereitung des zweiten Erkundungsgangs. LEM 2, voll funktionstüchtig, war ein Produkt der Firma General Telectronics. Ein anderes Modell als der Unglücksrabe, der mir so unverhofft verloren gegangen war. Ich ging in den Laderaum, um ihn anzusehen, ehe ich er wurde. Von seinem Bau her musste er ein gewaltiges Kraftpaket sein. Er hatte dicke Arme und Beine, entsprechend breite Schultern und einen dreifachen Panzer, der wie eine Glocke dröhnte, als ich nur mit dem Finger dagegen klopfte. Außer den Suchern im Helm hatte er 6 zusätzliche Augen auf dem Rücken, an den Hüften und an den Knien. Um der Konkurrenz, die LEM 1 projektiert hatte, das Leben sauer zu machen, hatten die General Telectronics ihr Modell mit 2 personengebundenen Raketensystemen ausgestattet. Außer den nach der Landung abzuwerfenden Bremsraketen besaß der gepanzerte Athlet festmontierte Düsen in den Fersen, den Kniekehlen und sogar im Gesäß. Aus der von Eigenlob stinkenden Betriebseinleitung erfuhr ich, dies diene der Erhaltung des Gleichgewichts und ermögliche überdies Sprünge über eine Entfernung von 80 bis 160 Metern. Der Panzer glänzte wie reines Quecksilber. Jeder Laserstrahl sollte davon abgleiten. Ich weiß nicht, wie der Krater hieß, in dem ich landete. Ich sah mir den Platz erst einmal von der Umlaufbahn aus an. Ausgesucht hatte ich ihn aufs Geratewohl. Vielleicht war es Niemandsland, vielleicht auch nicht. LEM Nummer 2 war viel funktionstüchtiger, als ich in der mir eigenen, immer ein Haar in der Suppe vermutende Bedenklichkeit angenommen hatte. Die Gegend war flach. Nur im Norden zeichneten sich am Horizont ovale Bergrücken ab. In einem hellen Aschgrau standen sie vor dem schwarzen Himmel. Es gab dort eine Unmenge Sand und nur schweres Vorwärtskommen. Ich blieb immer mal stehen, um nachzusehen, ob die Mikroben mich noch begleiteten. Ich hätte mit der Zentrale reden können, aber es gab nichts zu reden. Vivitch fragte mich alle Nase lang, wie es mir gehe und was ich sehe, und ich sagte immer nur, »Okay, okay, nichts los.« Ich marschierte, immer der Nase nach, auf eine riesige Gesteinsfaltung los, die sich wie der graue Leib eines gigantischen Wals aus dem Sand wölbte. Ich ging direkt auf einen im Schatten liegenden und dadurch teerschwarzen Spalt zu, der wie die Mündung einer Höhle aussah. Ich kniff die Augen zu und machte sie wieder auf und wiederholte das mehrmals, denn in dem Spalt stand jemand. Eine Gestalt, fast wie ein Mensch. Untersetzt breitschultrig, in einem khakifarbenen Raumanzug. Ich hob sogleich den Arm, vielleicht war es wieder nur ein Spiegelbild, und die Farbe des Anzugs wirkte anders durch den Schatten. Als der andere sich aber gar nicht rührte, stutzte ich. Vielleicht überfiel mich auch Furcht, zumindest jedoch eine böse Ahnung. Um Reißaus zu nehmen, war ich aber nicht hier. Und wo sollte ich auch hin? Ich ging also weiter, direkt auf die Figur zu, die vollkommen einem stämmig gebauten Menschen glich. »Hallo«, vernahm ich eine Stimme. »Hallo, hörst du mich?« »Ich höre«, sagte ich ohne übertriebene Bereitwilligkeit. »Komm her! Komm her, ich habe auch Sprechfunk!« Das klang reichlich albern, aber ich trat trotzdem näher. Der Schnitt seines Raumanzugs hatte etwas Militärisches. Auf seiner Brust kreuzten sich metallisch glänzende Gurte. Seine Hände waren leer. »Das ist schon mal gut«, dachte ich, ging aber immer langsamer. Er kam mir entgegen und breitete die Arme aus. Eine spontane, herzliche Geste, als treffe er einen alten Bekannten. »Sei mir gegrüßt! Sei mir gegrüßt! Gott gebe dir Gesundheit! Wie schön, dass du endlich da bist! Wir wollen miteinander plaudern! Ich mit dir und du mit mir! Wir wollen uns erzählen, wie es uns ergeht!« Er sprach mit einer vor Herzlichkeit bebenden, dabei aber sonderbar schrillen Stimme, in einem singenden Ton, die Silben dehnend. Dabei stapfte er durch den tiefen Sand auf mich zu, immer die Arme ausgebreitet, wie zu einer Umarmung, und in seiner ganzen Haltung, in jeder seiner Bewegung, lag so viel Freundlichkeit, dass ich selber nicht wusste, was ich von dieser Begegnung halten sollte. Er war nur noch wenige Schritte entfernt, aber im dunklen Glas seines Helms blitzte nur die Sonne. Er nahm mich in die Arme und zog mich an sich, und so standen wir vor dem grauen Steilhang des großen Felsens. Ich suchte ihm ins Gesicht zu sehen, aber selbst aus einer Handbreit Entfernung konnte ich nichts erkennen, denn das Glas seines Visiers war undurchsichtig. Es war nicht mal Glas, eher eine glasbeschichtete Maske. Wie nahm er mich überhaupt wahr?